Wilder Wanderer. Willkommen zur 24. Episode des Kleinen Klau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus, der Glücksfee, ja, und Greifenklau. Wir verlosen heute die Preise zum Winter OPC. Mhm. Yeah. Ich kann dir erstmal verraten, ich kann erstmal Zahlen sagen. So. Es sind 48 Beiträge eingegangen, 36 in Kategorie 1, Abenteuer, Encounter, Kampagnenübergriffe, also fast alles in Form von Abenteuern. Und 12 Beiträge in Kategorie 2, wo alles an Spielmaterial reinkam. Genau. Von Spielhilfen über NSCs, über Monster beispielsweise. Genau. Gut, in jeder der Kategorien haben die drei Juroren drei Gewinner gefunden, die sich jeweils drei Preise ausgesucht haben, sodass 18 Preise schon weg sind. Und jetzt an 42 weitere Beiträge die restlichen Preise gehen, die auch eine ganze Menge sind. Ich habe sie allerdings aktuell nicht nachgezählt. Aber ist eine ganze Menge. So viel sei verraten. Das stimmt. In Summe auch deutlich mehr Teilnehmer als im letzten Jahr. Ne? Ja, es ist wieder gestiegen. Im ersten Jahr waren es 23 Teilnehmer, wenn ich mich nicht irre. Danach 32 und diesmal 48 Beiträge, um genau zu sein. Wir haben ja pro Teilnehmer drei Beiträge erlaubt. Hatten wir auch schon im letzten Jahr. Da haben das wenige genutzt. Dieses Jahr haben das deutlich mehr genutzt. Mhm. Ja, aber auch Teilnehmer sind auch eine ganze Menge. Gut. Ja, ich habe 42 Lose gebastelt, quasi die sämtliche Abenteuer in DIN A6 ausgedruckt, zweimal gefaltet, zusammengeheftet, und Christoph darf die Glücksfee spielen. Ja. Als erstes verlosen wir, die Gewinner durften sich ja, die drei Gewinner, also insgesamt sechs Gewinner, so, drei Gewinner der jeweils zwei, ja, Kategorien durften sich ja schon drei Preise aussuchen, die haben wir unterteilt in drei Listen, und wir fangen jetzt auch gleich mit der Liste 1 den ganz, ganz tollen Sachen an. Ich öffne schon mal hier die. Ja. Was noch nicht. Genau, kannst du mal schütteln, damit die Leute hören. Ja, ja. Eigentlich hier kannst du mit deinem Gerät da so ein Foto machen. Ach so, das kann ich auch machen. Von der blauen Plastikbox. Ja. Einer Karin Tietze Ludwig. Gedächtnis. Gedächtnisbox. Und natürlich auch würdig. Jetzt geht mein Handy hier nicht an. So. Der erste Preis, der nicht sozusagen, der noch nicht vergeben ist, ist ein Savage Worlds Hellfrost Rassilien Regelwerk. Und zwar eine limitierte Ausführung, welches von Prometheus Games gespendet wurde. Hm. Und wahrscheinlich auch unser erster Platz genommen hätte, nämlich Taisal, aber der kriegt schon eins, glaube ich. Der war da schon dabei. Ich habe es auch schon im Regal stehen, also sieht toll aus, ist eine coole Welt, Hellfrost, nordische Barbarenwelt. Das Ganze geht an, falls Christoph es schafft, sein Foto zu machen. Ich hab's, ja, ich hab's geschafft. So, Moment, ich muss es aufmachen auch noch. So, dann nehmen wir mal den ersten. Ich nehme mal kurz durchmanchen hier, schön. Trommelwirbel. So, jetzt müssen wir deine Konstruktion hier auseinanderbauen. Oh. Hm. Ja, so werden wir viel erfahren. Ich wollte aus dem Büro eigentlich noch den Klammeröffner mitnehmen. Hätte ich es mal gemacht. Genau. Ich kann es mal vorlesen. Kannst du nicht lesen? Ja. Das ist Raketen und Banditen von Konstantin Hoppe. Ah. Ein Wall-to-Go für Gamma Slayers. Ist halt A6. Ich hätte das falsch gehalten. Ja, okay, das erklärt manches. Ja, ja, achso, nee, das ist die nicht wieder reinwerfen. Nein, das haben wir nicht vor. Dann kommt jetzt hier in die Box hier. So, alles klar. Dann als nächstes ein Grundregelwerk von Iron Kingdoms, gespendet von Ulysses. So. Ja, Iron Kingdoms. Schöne, war ja mal D20-System, jetzt ist es auch ein eigenes System. Ja, ist ja recht frisch übersetzt worden von Ulysses. Es gibt auch einen kostenlosen Quickstarter. Der Bumsstock. Ach, Anno. Oder auch Frühjahrsputz im Goblinbau. Ich habe es richtig gelesen, Bumsstock. Das ja, ich glaube, das ist Moritz. M. Mehlem, genau. Frühjahrsputz im Kommunal. Ja, dann gratulieren wir Moritz, der das wahrscheinlich schon hat, aber der hat ja diesmal schon bei den Vorabpreisen riesen Glück gehabt. Also sprich, sowohl ein Kalender abgesahnt, als auch, ich glaube, ein DSA-Ding, was man noch nicht hatte. Mehr Glück wäre auch unverschämt. Denn wir hatten ja noch weitere Preise, nämlich den Schnellstarterpreis, 3 Kalender. Also Science-Fiction-Kalender, die lohnt es sich natürlich möglichst früh zu verlosen, damit sie auch im neuen Jahr schon angekommen sind. Und es hat noch 5 Preise vom Uhrwerk Verlag, die wir auch als für Leute, werden einerseits ein Fleißpreis und andererseits für Leute, die bis Weihnachten, glaube ich, was eingereicht hatten. Oh, spendabel. So, dann haben wir was dich interessieren dürfte. Und du hast ja nicht mitgemacht. Dann hättest du auch natürlich die Preise nicht ziehen dürfen. Ja. Das Lied von Eis und Feuer Grundregelwerk. Oh. Da willst du ja selbst demnächst zuschlagen. Korrekt. Ist das die richtige Version oder das Einsteigerset? Nee, die richtige Version. Oh, da bin ich neidisch. Ja, zugegeben. So, so gespendet natürlich von Manticore Verlag. Und das Ganze geht an. Ja, so ein Klammeröffner aus dem Büro wäre jetzt Gold gewesen. Aber ich wollte lieber einen Drucker mitgenommen. Auch ein Gammator. Auch ein Gammator, ja, richtig. Unendlicher Reichtum. Ich kann aber leider wieder mal nicht sehen, wer das ist. Ja, du darfst es gleich bestellen. Ja, ich mache einfach auf und du liest es vor. Das ja, ich habe es ja hier Matt Eminence, genau. Ja. Weil das hier so ganz klein steht. Aber das ist deine Handschrift. Christoph Matt Eminence. Ja, gut, deswegen kann ich es auch lesen. Richtig, ich nicht. Ja, unendliche Reichtum kannst du wohl selber lesen. Ja, das kann ich doch lesen. Gut. So, ebenfalls ein Wall to Go von Gamma Slayers, unendliche Reichtum. Genau, diesmal von einem der ganz großen Fleißleute bei Dungeon Slayers, nämlich Matt Eminence, der zeichnet ja die ganzen ja. Fansachen bei den ganzen Fanwerken. Sehr cool. Ja, freut mich. Verdient. Jawohl, dann kommen wir zum nächsten Preis, oder zum nächsten 3 Preisen. Denn auch die Indie-Szene war nicht unspendabel, die Österreich um genau zu sein, nämlich 3 Finsterland-Grundregelwerke wurden uns von den Finsterland-Leuten spendiert. Ein Steampunk-Rollenspiel aus Österreich. Ich habe beide Erweiterungen rezensiert, mir hat es sehr gut gefallen. Ist auch ein fairer Preis, ich glaube 25 Euro oder waren es 30? Und ja, nicht halt schlecht. Gibt ein Magie- oder ein Technologie-Quellenbuch. Und genau, und das Finsterland ist halt so eine ja, barocke Welt, die also Steampunk-mäßig, ja, auch viktorianisch, aber viktorianisch mit so einem österreichisch-deutschen Flair, sag ich mal. Mhm. Also ist ganz nett gemacht. Die haben auch ein Kurzgeschichtenband, davon gibt es auch noch mal zu gewinnen. Den habe ich auch schon mal angelesen. Sehr gut. Also was sie machen, hat Hand und Fuß. Fairer Preis. Ist auch farbiges Hardcover. Also kann man nicht meckern. Wie als würde es vom Verlag kommen, sogar noch günstiger. Oh ja. Das Ganze, so auch wenn man nur Ideen sammelt. Ach ja, das ist das Beste an dem ganzen Ding. Die haben so zu jedem Unterpunkt, was weiß ich, dem schreiben sie was weiß ich, diverse Universitäten. Und unter jeder Universität sind dann mal so 2, 3 Plothooks mit Ideen für Abenteueraufhänger. Mhm. Das ist echt gut gemacht. Klingt ganz gut. Jawohl, darfst du den ersten ziehen. So. Was ist Sein, was ist Schein? Steht aber leider kein Name drauf. S. Seber ist der Autor, also. Dann herzlichen Glückwunsch. So, und das zweite Regelwerk. Der König von Gnomenwahn. Oh, das ist also aber auch richtig, aber auch hier leider wieder keinen Namen. Zumindest doch, nicht, ich lesen kann. Achso. Das reicht. Und das dritte geht an. Wieder Dungeon Slayers. Der Überfall des Rail Troublers. Ja, das ist für Old Slayer End. Ein Prairie to go. Da Das ist quasi Exklusivmaterial, was eingereicht wurde, denn Old Slayhead ist noch nicht veröffentlicht. Oh. Bekommt aber demnächst ein Lektorat von einem sehr erfahrenen Lektor. Von dir nehme ich an. Natürlich. Ah, und das ganze Gerät ist auch von Waylander, der das schon geschrieben hat. Old Slayerhand finde ich ja sehr gut. Das ist ja doof. Hat der dreimal jetzt gewonnen? Nee, der hat schon. Jetzt hat er zweimal Finsterland. Das ach so. Ist natürlich. Nee. Da muss man wirklich sagen, dass einem überspringt, dann ziehen wir einen, ziehen wir den nächsten. Ist ja sonst. Gemein. Wenn ich es richtig lese, T-Rennen. T-Rennen, ja. Bezirk 1. T-Renner, alias Old One, glaube ich. Ja. Bezirk 1 Nekropolis, ganz genau. Da wird ihm ja Finsterlande quasi genau liegen. Ist ja ein Cthulhu-Spieler. Ich meine, das hier ist auch für Cthulhu Now. Finsterlande, genau. So, jawohl. Dann muss der andere Preis für Waylander auch aus Liste 1 sein. Da es dann nur einen Preis gibt, das bekommt er dann. Nutenbach, Böses kommt auf leisen Sohlen. Mhm. Genau, das ist eine universelle Dorfbeschreibung, ebenfalls von Manticore spendiert. Mhm. Ich habe es mir gerade geholt. Ich weiß. Ja, sehr gut. genau, also ist sehr Warhammer-esk, von daher für jeden, der Warhammer spielt, ein bisschen mehr Material braucht, eine gute Sache. Genau, das ist der letzte Preis in der Kategorie ist und wer was Gleichwertiges bekommen sollte, müsste, bekommt er das. So. Dann kommen wir zur zweiten Liste. Erstmal zum Preis am besten. Ja, sag mal an, ich kann ja schon mal aufmachen. Das kann ich schon mal aufmachen, ja, ich speichere noch was zwischendurch ab. Und wir kommen zu einem Ground Assault Brettspiel. Das ist ganz lustig, das sind so quasi Indie-Brettspiele. Ich kann es ja theoretisch auch selber ausdrucken, glaube ich jedenfalls. Die kannst du aber auch, kriegst halt auch so ein Pack, kostet irgendwie 12, 13 Euro irgendwas. Ja. Ganz nett aus. Ja, gucken wir mal, an wen das geht. Ja, das geht an Clandine. Die Parasitenperson. Claudine geschrieben, ne? Ach so, das ist ein U. Na gut, dann ist es Claudine. Ein E, glaube ich. Jawohl. Und da haben wir noch ein zweites Angebot. Das geht an. Julia Greb, DSA, Finja Firnin. Genau, ein NSC. So, von... Was kommt denn jetzt? Ach so, genau, von Redaktion Fantastik. Die... haben auch was spendiert. Und zwar haben die mir auf der Spielemesse Essen was mitgegeben, nämlich ein Master Survival Pack Nummer 6 auf CD. Grundrisse für Dungeons. Also jetzt würde ich was von Dungeons Lads ziehen. Könnte passen. Wollen wir mal sehen. Die Silvesterrakete. Ah, es ist dann zuerst DSX. Ja, für DSX, ganz genau. Ah, für Siko, glaube ich, ist das. Ja, steht da Siko drauf. Oder Timon? Einer von beiden. Das bleibt ja der Familie, auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall steht das drauf. Siko Cordes, da oben. Unter der Silvesterrakete. Ach, da oben, ja. Okay. Ja, das ist auch ein lustiges Szenario, dass ich hier so ein... das war diese Nazi-Geschichte? Sozusagen, also ein Nazi V2 Raketenbunker oder Anlage oder quasi ein Foto genommen mit nummeriert und dann quasi geschrieben, was wo ist und die auch genau 1944 Silvester und genau, man selber ist ein Trupp, der natürlich die Rakete aufhalten soll, also eigentlich ein nettes Szenario für DSX, also die quasi Akte X, genau. Mystery und wie heißt das Spiel? UFO. Genau, an diesem UFO-Spiel orientiert sich das ganz extrem, wo auch das Kontakt-Rollenspiel zu ist. Enemy Unknown. Enemy Unknown, genau. Du kennst es. Ja, früher sehr gern gespielt. Genau, da gibt es auch irgendwie eine Neuauflage. Ja. Deswegen ist das so. Da bin ich mal gespannt, ob was mit anfangen kann. Ich habe, glaube ich, das Heft davon. Ich finde das immer ganz cool. Quasi Dungeon Tiles. Mhm. Zum Ausdrucken, ja. Das ist ja genau dein Ding. Genau, Sigrustik. So, wir haben außerdem von Erdenstern eine signierte CD Herokon Online. Oh. Genau, Herokon, das DSA. Ist, glaube ich, ein Morpack-Pock-Pick. Pock-Pick. oder nur, ehrlich gesagt, kenne ich das jetzt gar nicht. Entweder das ist ein Browser-Spiel sogar. Oder würde ich jetzt 2000 Fenster leben. Auf jeden Fall hat Erdenstern die Musik dazu gemacht. Ja. Ich habe die CD auch. Ist eine gelungene Mischung. Ist halt nicht so thematisch wie Into the Green oder Into the Red. Sondern eine Mischung, so als erste CD, super. Auf jeden Fall, Erdenstern ist ja nun auch gerade keine unbekannte Truppe. So, und zwar geht die CD an André, was heißt André? F, die Taschenuhr. André Frenzer ist das, glaube ich. Achso, André F habe ich ja geschrieben, ja, genau. Jawohl, einer unserer fleißigsten Einreicher, auch bekannt als Sean Hui, was wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgestattet ist, der einen Cthulhu-Blog hat und gerade auch einen Cthulhu-NPC-Wettbewerb laufen hat bis irgendwann, ich glaube noch bis in April. Also eventuell besteht noch die Chance teilzunehmen. So, der nächste Preis ist, das wäre jetzt eher was für dich sozusagen, ein, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, Humanemy-Hörspiel-Bundle Teil 1 bis 3 mit Poster und Sticker. Eine Cyberpunk-Hörspielserie. Humanemy? Human Enemy. Also so, ah, Human Enemy. Also okay. Aus Human Enemy sozusagen zusammengeführt. Humanemy. Human Enemy. Ah, okay. Vielleicht ist auch hier ein Schreibfehler drin, weiß ich nicht. Aber kenne ich nicht, ne? Von den Machern selber spendiert. Genau, gibt glaube ich jetzt auch gerade der vierte Teil ist rausgekommen. Wer ist denn da der, der? Ist ein Fan-Hörspiel. Also. Achso. Aber käuflich zu erwerben, nicht ja. Wie du bist ja selber bei vielen Projekten, die man dann kostenlos downloaden kann. Genau. Okay. Ich werde aber auch mal reinhören. Also ich denke mal, das klingt eigentlich ziemlich cool. Ein Cyberpunk-Hörspiel, da kann man nicht viel falsch machen. Das stimmt. Gibt es ja auch leider viel zu selten. Ja, neben den drei Hörspielen sind noch ein Poster und ein Sticker dabei. Oh, cool. So, und darüber darf sich freuen. Wolltest du jetzt schon deinen Nicht-Teilnamen eigentlich? Ja, mittlerweile ja. Sehr gut. Wird sich mit 2014 ändern. Schreibe ich es in die Bedingungen rein. keine Mit-Podcaster. So, ich sehe schon an der Schriftart. Freuen darf sich André Frenzer erneut. Die Nebel von North Point. Zum Glück hören die Zuschauer das Schütteln hier, was du veranstaltest. Es tut mir leid. Durchzuwirbeln. Ich bevorzuge hier keine Person. Ja, und man kann auch wirklich nichts sehen. Ich habe die extra sichtfrei. Foto habe ich auch gemacht, also Beweise. Ja, selbst wenn du was sehen könntest, wüsstest du nicht, wo es zu es gehört. Ja, und selbst wenn ich es, also ich kann es ja, also man kann es ja leicht durchschimmern sehen, aber selbst genau. Ist es so klein, dass man es natürlich nicht sehen kann, dass, oder nicht lesen kann, was da draufsteht. Genau, Nebel von North Point, genau, wieder Cthulhu des Szenario. Ja, hat ganz viel Spaß. Im letzten Jahr übrigens sehr cool, das fand ich sehr cool, hat nämlich eine Mini-Kampagne eingereicht. Also sprich, drei Abenteuer, die dann zusammenhängend zu spielen waren, aber man nicht zusammenhängend spielen musste. Okay, also auch einzeln sind da. Ja, genau, also das fand ich eine sehr coole Idee, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber so kann man das natürlich auch machen. Es gibt als nächsten Preis Rendezvous beim Ether-Zirkus. Und zwar ist das das Album und das T-Shirt von... hätte ich mal mit dazu schreiben sollen. Rendezvous im Ether-Zirkus. Damals sehen wir jetzt. Per se schon mal sehr gut. Das sind die ja das Hörspiel auch mitgemacht haben, das Steampunk-Hörspiel. Ja. komme trotzdem nicht auf den Namen, aber ich werde nicht wissen. Okay. So, ich rufe jetzt nochmal extra gut durch hier. Schüttle und rühre. Drachenflug heißt die Band, ja, okay. Ah. Das ist natürlich zu kompliziert für mich. Genau, das ist ja eine richtige Steampunk-Band, also sehr cool eigentlich. So, Fassende, eine zwergschöne Westerfeier. Da weiß ich nicht, wer das ist. Ich weiß es aber. Achso, Glorian Underhill. Ganz genau. Hier steht's. Ah, der Glorian. Ich glaube, er wird sich auch freuen. Der hat im letzten Jahr so einen Trostpreis gekriegt. Das wurde schon rumgeholt, wird dies Jahr auch nicht mehr. Ja, von wegen. Hat er mir jetzt zu verdanken. Diesmal groß abgeräumt. Naja. Sind ja bisher alles gar nicht so schlechte Preise gewesen. Nein. Hätte ich freiwillig auch in meinem Briefkasten gerne gehabt alles. So. Ja, das war dann, ja, genau, dann haben wir noch von 13 Mann, auch sehr cool, nämlich zweimal das Aborea Tischrollenspiel. Schön. Mhm. Zweite Auflage übrigens, die wurde ja nochmal aufgewertet. Wir haben über die erste Auflage hier im Podcast berichtet. Genau. Zweite Auflage ist noch ein drittes Heft dazugekommen, wo unter anderem zahlreiche Abenteuer drin sind. Gibt mehr Klassen auch. Sogar Gordon ist damit zufrieden. Oh, dann Stiftung Warentest auf jeden Fall dann schon mal zumindest ein Gut. Vorher mochte ja nicht, dass Zwerge nicht zaubern können und jetzt gibt es irgendwelche Klassen bei Zwergen, die anscheinend noch zaubern können. Ist dann noch diese legendäre Karte mit dabei, oder? Ja, also haptisch sehr toll. Für 20 Euro. Eigentlich ein Muss allein für die Karte, für die beiden Karten. Ja. Gibt eine tolle Dorfkarte und eine tolle Weltkarte. Genau. Wir bespielen ja bekanntlich die Weltkarte als Nordana-Kampagne für Dungeon Slayer seit mittlerweile 2 Jahren. Ja. Ja, das braucht also auch nicht gerade klein, diese Karte. Genau, nee, 1, ne? Klein. Oder 0, super. Große Ziele 1. Hat mir schon gesagt, was jetzt zu gewinnen? Achso, ja, Aborea. Ja, Aborea. Genau. Darüber sprachen wir gerade. So. Auch als Box. Genau. Wer darf sich denn über Aborea freuen? Ah, wieder mal ein Dungeon Slayer-Fan. Und zwar Konstantin Hoppe. Ja. Die Kinder des Wurms. Und glaube ich, eine Gamma Slayer-Sekte ist das. Jawohl, das zweite Aborea geht an. Jetzt nicht schon nicht noch den dritten Beitrag von ihm ziehen. Nee. Da darf sich wieder Old One drüber freuen. T. Renner. Jawohl. Orange Soil als Beitrag. So, dann haben wir als letztes noch. Ja, da bin ich in der Tat ganz derbe neidisch. Von Medwabe, die haben uns dieses Jahr zum einen ein Senfpaket. Letztes Jahr gab es ja Medwabe Gutscheine für 10 Euro, konnte man noch auf zum Beispiel auf der RPC einlösen. Mhm. Hab mich auch versichert, dass Ort hatte unter anderem 2 Gutscheine gewonnen. Die hat auch jeder mal eingelöst. Also und den Med immerhin schon getrunken. Hervorragend. Es gab ein Sonderlob. Diesmal gibt es Senf. Senf kann man zu allen möglichen Sachen gebrauchen, wie Bratwurst, Fleisch, Geflügel. Ja, in der Tat, das ist sehr vielseitig einsetzbar. Ja. Man kann es sogar beim Rollenspiel quasi nebenbei essen. Also ich kann auch verraten, ich verkaufe ja durchaus manchmal ein bisschen luxuriöseren Senf. Ja. Zum Beispiel Feigensenf oder dieser Dijon-Senf. Also es hat schon was. Ja, super. Auf jeden Fall. Einmal für die Genüsse. Wenn wir mehr Preise haben, dann kriegt der das Senfpaket, gewinnt noch was. Die müsste genau pari pari enden. Auch ohne nachgezählt zu haben, das ist eine grobe Schätzung. Oh. Jan Drafé darf sich drüber freuen. Orta. Ja, auch ein Miet. War aber ab. Okay. Ja, dann darf er sich gleich. Ich glaube, in dem Paket war auch ein Glas Senf dabei. irgendwas, was ich schon geholt hat. Ich habe auch wirklich gemischt hier. Also es ist nicht so, dass ich... Jan war ja noch nicht dran, los, oder nicht? Aber wo wir ihn gerade haben. Ja, deswegen. Achso, das war ein Detektivabenteuer, übrigens. Pulp-Krimi-Dinner. Ja, wir werden demnächst die Abenteuer nochmal ausführlich vorstellen. Heute muss es mal schnell gehen, weil es schon 2 Tage später ist, als es sein sollte. Und wir weniger Zeit haben, als wir haben wollen. Ja, genau, wir haben noch eine Medwerbe VIP-Kundenkarte. Damit kriegt man da unter anderem Prozente. Auch nicht. Wenn das jetzt nochmal ordentlich darfst du hier nie mehr Glücksfee spielen. Ich sag mal so, ordnet 3 Beiträge und bei der Anzahl Lose, die da noch drin ist. Oh, oh, oh. Ich werde. Nein, es ist nicht ordnet, das kann ich schon mal verraten. Es ist Philipp Hayek. Seinem Beitrag Der schwarze Obelisk. Jawohl. Das habe ich bei Orte irgendwas Ordner draufgeschrieben. Das war auch toll. Das haben wir mal lieber Senfpaket drauf. Ja. Und. So, dann kommen wir zur Kategorie 3, wenn ich das abgespeckt habe. Da haben wir quasi alles, was an Büchern ist, reingepackt. Mhm. Büchern und ganz kleine Preise. So. Zähl mal bitte die Lose durch, dass ich die Bücher nochmal durchzählen kann. Das ist nämlich noch eine ganze Menge. Okay. Tatsächlich kann es sein, dass Worte leer ausgehen. Puh. Es ist übrigens noch, einen Preis mehr gibt es noch, weil unser Zweitplatzierter Klaus Westhoff mit seinem Scheibenweltabenteuer auf den seinen 3. Preis verzichtet und gesagt, wir sollen wieder in die Verlosung tun. Ah, okay. Ja, also hätte ich gar keinen ausgesucht. So. Ja. Sehr fair. So, fangen wir an. Ein signierter Sammelband, ISA 2066 von Miriam Faro. ISA 2066. Nach Cyberpunk. Spielt das zufällig in München? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, großer Lob an dieser Stelle an André Wiesler. An André Wiesler. André Wiesler auch, der glaube ich auch ein Buch spendiert, aber ich meinte eigentlich. Würfelheld André, wer ist der mit Nachnamen? Mann. Naja, jedenfalls, unser Würfelheld hat sich um die diversen Preise gekümmert oder um viele der Preise und jedenfalls die ganzen Bücher, das sind ja alles seine Kontakte. Deswegen haben wir unzählige Bücher. Ja, und darüber freuen darf sich die Leseratte Timon Cordes. Der hat doch schon bei uns ein Buch gebracht. Richtig, auf Dingen. Ja, mit seiner Zufallstabelle für Explosionen. Genau. ISA 2066. So, ein Roman von Boris Koch. Da habe ich auch schon ein Buch gelesen. Der schreibt sehr gut, war allerdings ein Jugendroman. Mhm. Hier geht es um die Drachenflüsterer-Saga. So, freuen darf sich darüber. André F. wahrscheinlich. André F. Ach ja, das war das. André Frenzek. Genau, Frenzek. Frenzer heißt, glaube ich. Frenzek, sehr ruhig. Für das Urwerk. Ja. Jawohl. Die Drachen Flüsterer Saga von B. Koch für André F. So, dann haben wir von Jan-Tobias Kitzel, auch bekannt von Lotland, der signierte Roman Frostzeit. Wenn ich mich total irre, ist der Roman sogar aus der Lotlandwelt. Hat aber erst kürzlich geschrieben. Okay. Also bei Lotland ist ja so ein enger Ausdruck. Erhältlichkeit. Oder out of neue Produkte. Erhältlich wird es noch immer auch sein. Frostzeit würde mich das, der war ja auch, stand ja auch mal beim Lesezirkel zur Auswahl, wäre durchaus interessant. Also Endzeit, U-Boote. Erkältet sind wir übrigens auch beide. Ja, das stimmt. So, das Buch bekommt Tini Schäfer. Dinner for One. Cheerio, Miss Zombie. Die andere. Ja, die andere Dinner for One-Geschichte. Genau. Tini, ja, die liest zumindest viel. Denke ich. Dachten wir von Timon auch. Bis uns sein Vater eines Besseren gesagt hat. So, dann haben wir eine signierte Anthologie. Magasch, Erzählung aus der Welt der Drachen von Peter Hohmann. Oh ja, Peter Hohmann. Peter Hohmann habe ich auch schon einen ganzen Roman. Ist das von ihm gewesen? Ja. Doch, die fand ich immer ziemlich gut. Aha. Und das bekommt... Sieht nach Orte aus. Richtig, Jan Drafé. Das ist ein DS-Logo, der Drachen will. Ja, schade, Jan. Die VIP-Karte war schon vergeben. So, dann haben wir den Roman Der Bücherprinz von Wilhelm Ruprecht von Frieling. Nein, ohne von. Der hat übrigens insgesamt 3 Bücher uns geschickt. Ja. Beziehungsweise verschickt für uns 3 Bücher. So, dann geht das erste Buch. Die sind übrigens alle bisher signiert gewesen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Aber hatte ich glaube. Ah, also einfach, dass das, glaube ich, erwähnt, dass das signiert ist. Genau, also bisher waren alle signiert. Also, schön aufheben. So. Die Insel der Tränen von, wer sie gewonnen hat, Lichtenauer. Ah, Lichtenauer. Lichtenauer, genau. Genau, benannt nach dem Ort, wo er spielt. Der war auf dem, die haben nicht eine Woche später gratis Rollenspieltag gemacht in Lichtenau. Oh. Genau, mag irgendwo auch sein richtiger Name draufstehen. Nee, genau, hat er über Lichtenau geschrieben. So, der nächste Roman ist ein anderer. Aber so. Von Wilhelm Ruprecht Frieling, nämlich Angriff der Killerkekse. Das ist, glaube ich, schon so richtige Mainstream-Fantasy. Also den findest du auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob bei Weltbild oder so, aber... Ach, ehrlich? ...schon einer der bekannteren Namen. Ja, aber schön, dass er auch bei sowas mitmacht. In der Tat. So. Ich finde es auch schon richtig amüsant. So. Und lesen darf das gute Stück Timon Cordes. Jawohl, der wird... Die Raketen des Warl. Eventuell ja gleich auf Deutsch-Leistungskurs dann umsatteln. Ja, Timon und sein Vater Siko, ja auch sehr aktiv in der Dungeons-Lair-Szene. Und kommen auch zum... das sollst du jetzt sagen. Zum Ding? Ja. In der Tat. Das heißt, keine Unbekannten. Raketen, das war genau wieder ein Mini-Dungeons Lairs-Abenteuer. Mars Menschen auf. Ach nee. Das ist Angriff der Killerkekse. Ach ja. Gott, gut. Ach, das war schon der dritte Band, den du jetzt gerade verraten wolltest. Der dritte Band ist Mars Menschen auf Malle und der geht an. Ich rate auf Siko. Es ist auf jeden Fall. Was. Womit du auch recht hast. Siegfried Cordes. Ich kenne dich zu gut. Deep Impact. Ein DSX-Abenteuer. Das Abenteuer hat mich in totale Verwirrung gestürzt, weil Deep Impact ist ja auch ein Username eines Dungeonslayers-Nutzers. Deine schlechten Films. Ich dachte, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, weil. Warum steht denn jetzt ein Username in der Reihe der Titel? Ja, das kann schon mal. Das war so der eine Panikanfall. Der andere Panikanfall war, als ich 49 Adressen hatte in meiner Adressauswertungsdatei Aber wir haben ja nur 48 Einsendungen. So, nein, ich habe einen übersehen, ey, scheiße. Und dann habe ich jetzt gedacht, ach so, die erste Zeile, da ist ja nur, da ist ja nichts drin sozusagen, da steht ja nur ein Name und. Ja, ja, genau, eine Excel-Tabelle. Vielleicht doch etwas beruhigt. So. Das ist Siko. Ja, ich denke, die können schon allein jetzt einen Lesezirkel. Der ist auch alles gerettet. Büchertechnisch. So, bis hierhin alles signiert. Jetzt kommen. Dann machen wir doch mal den Signierten erstmal weiter. Der silberne Traum von Thomas Finn. So, und nicht nur träumen, sondern es auch in Händen halten. Da. M. Geiger. Marc Geiger, die geniale Einsendung, nämlich ein Solo-Abenteuer. Im flammenden Abgrund. Ein Solo-Abenteuer auf einer Seite. Ja, da muss man mal genau nachdenken. Ah, jetzt muss ich gerade sehen, stimmt. Cool. Man soll es auch mehrmals spielen können. Also sehr originelle Idee wieder mal. Der hatte ja schon letztes Jahr eine coole Idee mit seiner Sandbox, mit der ist er seit vorne gelandet auch. So, das ist der silberne Traum. So, zwei Signierte haben wir noch. Nämlich zweimal das Buch Scott Bradley, Blondinen, Blobs und Blasterschüssel. Aus der Feder von Andreas Winterer. Das erste erhält. Felix, nee, doch, Felix Lill. Felix alias Torwald. Richtig. Lilje heißt er, glaube ich. Lilje, das lässt sich leider auf der Schriftgröße schlecht lesen, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Achso, ja, mit seinem Werk Schätze des Silvester, der Ersch. Genau. Ja, der hat da verschiedene Sachen ausgearbeitet. So, davon haben wir noch ein zweites Buch. Ja. Klingt nach Fun, wenn ich Blondinen, Blob, so Blasterschüssel, würde ich mal vermuten. Wenn du jetzt nochmal Torwald ziehst, dann. Ja, dann, dann. Kriegst du gratis ein Lesezeichen von mir. Ja, ich sehe es schon. Geh auch nach Hause. Das tut mir leid. So, was haben wir denn noch an offenen, gleichwertigen Preisen? Da müssen wir nachher auswürfeln. Dann zieh nochmal an wen anders. Ach, das Lesezeichen pochen natürlich. Ich hefte es dir sofort aus. Hier. Ah. Schön. So. Also, den zweiten Band, das zweite Buch, bekommt Sebastian Sterz. Feuer des Wandels. Jawohl. So. Dann dir muss ich jetzt gleich einen Würfel suchen. Nee, hör auf, da drin rumzufischen. Das Schöne ist ja, dass ich damit jede Stochastik. Ja. Dadurch, dass die auch überhaupt nicht hintereinander liegen, weil ich habe die ja ausgedruckt, die sind ja nicht in Reihenfolge ausgedruckt. Totaler Wahnsinn. Aber ich bin das ja von dir gewohnt, deswegen nicht geschockt. Ich muss hier nur mal zählen, wie die Preise noch offen sind. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das heißt, zumindest jetzt sind wir 8. Klar, dass ich in dem Moment ein W16 finde. Also du nimmst jetzt W12 ab einer, über eine 8 nochmal gewürfelt. Ja. Das kann jetzt noch nur, sich nur um Stunden handeln, Christoph. Mhm. Zum Glück habe ich noch ein zweites B hier. Ach, guck mal. Eine 6. So, das ist ein E-Book nach Wahl von Bigkedia. So, schön. Die hatten 3 E-Books nach Wahl für uns bereitgestellt. 2 wurden schon genommen, nämlich von Taisal. Das 3. geht jetzt an Felix. AK Torwald. War der schon mal eine Runde bei dir mit dabei, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ja, aber ich habe schon mal mit ihm gespielt. Auf dem Ding auch, oder? Ja. So. Genau, der hat übrigens gleich 2 Runden beim Gratis-Rollenspieltag geleitet. Beim äußerst erfolgreichen Gratis-Rollenspieltag in Hankensbüttel. Ah. Wo sie insgesamt 12 Neulinge dabei hatten. Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall. Haben uns aber auch gefehlt, eindeutig. Letztes Jahr haben sie nicht noch die Neulinge zu uns gebracht. Das ist halt ein Vorteil, wenn du halt Leute hast, die noch zur Schule gehen, die direkt die Mitschüler aktivieren. Ja, das stimmt. So, okay. Wir haben jetzt noch 3-mal die angesprochene Geschichten aus dem Finsterland Kurzgeschichtensammlung. Mhm. Möglichst 3 verschiedene Leute ziehen. Ich gebe mein Bestes. Ich kann dafür nichts garantieren. So, und der erste. Let It Burn, der Feuerwehrgenerator von Jellico. Von D6 Ideas. So ist es. Jawohl. Jawohl, jetzt kannst du gleich den 2 ziehen. Ich trau mich nicht. Ich glaube, der hat keinen zweiten. Doch, der hat einen zweiten Beitrag. Naja, dann zieh ich den jetzt. Jetzt ist es entschuldbar, weil jetzt wird die Wahrscheinlichkeit höher. Das soll mich ja nicht hindern. Aber es darf sich Moritz Mehlem drüber freuen. Ah, stimmt, der hat noch einen Eispiraten. Die Eisgalaxis, genau, ein Space Pirates Abenteuer. Ja, das wird er schon haben, aber ich denke, er hat ja auch genug Kontakte, um irgendwen damit zu erfreuen. Ich bin jedenfalls schon sicher, dass er das schon rezensiert hat. Okay. Der war nämlich schneller als ich damit. So, und das 3. Buch bekommt Tini Schäfer. Wenn das Ende naht, ein Hellfrost-Abenteuer. So, das war die Kurzgeschichtensammlung. Jetzt ist das alles weg. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch den Download von Impro-Spiel, der uns von Achim Zien spendiert wurde. Mhm. Übersetzt wurde das Buch ja von Steff von der Seite 3W20 WordPress.de, also 3W20.wordpress.com, so heißen die Dinger. Und ich erinnere mich, du hast auf der Hannover-Spielshow mit ihm gespielt. Ja, richtig. So, netter Typ. Auf jeden Fall. Ja, macht es auch immer fleißig weiterhin mit seinen Indie-Projekten, also toll. Ja, und Achim Zien ist auch bekannt vom P-Cast, hat halt liefert die Stimme dazu. Ja, und das Buch selber, ich habe es mir auch angehört, einige Ideen würde ich verfluchen und verbannen, andere sofort ausprobieren. Also mehr. Na, wie wir wissen, hat ja. Ablehnen kann man es auch nicht. Haben wir Indies bei dir keine Chance? Ja, eine obskure Meinung am Rande, aber. So. Also. Ich habe hier 2 Namen. Entweder Wendy Gogo. So, ja. Oder Kite Ramdani. Je nachdem. Genau. Ja, das ist beides richtig. Beides dasselbe. Derselbe. Dieselbe. Das ist, glaube ich, ein der extrem aktiv in der Blogger-Szene. Hatte, glaube ich, zu meinem RSP-Blog Karneval zum Thema Zufallstabellen ungefähr 800 Beiträge gemacht. Er hat irgendwie so 3-4 Beiträge gemacht, aber den einen für Pendragon. den nächsten hier für dieses Horror-Rollenspiel. Raucher-Rollenspiel? Horror. Achso. Raucher, ja. Gute Idee. Ja, achso, und Wendigo, der ultimative letzte Chance. Deswegen auch noch interessant, weil man das spielen kann, nachdem die Charaktere tot sind. Ah. Achso. Eine mögliche Verwendung für mich. Nicht-Würfeldreher oder für dich. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Charaktere sterben, ist ja so enorm. Ja, ich habe gerade was über Falkengrund, eine Kampagne geschrieben, null Tote. Habe ich gleich getraut dazu zu schreiben, in der anderen 7 Tote, viermal Christoph. Ich habe auch ganz genau gelesen, dass dein Beitrag in dem einen Thread über die Würfeldreher mit den Taschenlampen fallen lassen, genau in meine Richtung ging. Du meinst erst mit den eigenen Taschenlampen fallen lassen? Ja. Ja, du bist ja kein Taschenlampen fallen lassen, weil du bringst ja nicht die Gruppe um, sondern immer nicht. Ich will die Gruppe ja auch gar nicht umbringen. Ja, das wollen Taschenlampen fallen lassen in dem Moment ja auch nicht. Aber das Schöne ist. Ja, nee. Wir haben ja letztens ein Best-of-Geschichten gehabt, das müssen wir unbedingt auch nochmal wiederholen. Also angefangen von, dass du mich in den Vulkan kicken wolltest und dabei selbst reingefallen bist. Über. Was war denn das andere große? Achso, ja, genau. Wo dein mächtiger Magier mal einen Barbaren den Zauber umhauen wollte, um ihm das Schwert abzunehmen, welches du 3 Spieltage vorher doch analysiert hattest und der komische Zauberwende-Verzauberung auf dem Schwert war, weswegen der Feuerball oder was immer du auf mich gezaubert hast, dicht in der Büft hat. Und verglüht hat, ja. Dazu gehört schon großer Respekt. Das Schlimme ist, davon können wir noch 10 Geschichten mehr erzählen. Ja. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wen dir das. Achso, genau. Und dank dieser ganzen Beiträge will niemand mehr mit mir spielen. Ja, das stimmt nicht. Die wollen dir bloß keine Taschenlampe mehr geben. So, es gibt noch einen Magazin-Bundle Andromeda Nachrichten, Nummer 234 und 235. Hm. Science-Fiction. So. Geht auch an Tini Schäfer. War ja auch ganz schön fleißig. Ja, es gab insgesamt 8 Leute, die 3 Beiträge eingereicht haben. Wer hat Angst vor Schwarzmann? Glaube ich dafür, kleine Ängste. Hat sie im letzten Jahr einen der vorderen Plätze mitgeholt. Und den 4. Schon wieder den Namen drauf. Muss das aufschreiben, was sie bekommt. Andromeda Nachrichten. So, irgendwas haben wir hier noch. So, das ist entweder der beste Preis ever oder wir kriegen ihn zurückgeschickt. Nämlich ein Amizaras Chronikon Speziallesezeichen. Unser letzter Preis. Haben wir da ein Foto von oder so? Nee, ne? Ich gehe es mal bei Google ein. So, erhalten wird dieses Lesezeichen. Der Lichtenauer. Der hat ja immer schon mal einen anderen Preis. Verdrehte Welt am Abgrund. Stöhne ich, weil hier das Lesezeichen wieder mal auf Fatzebook zu sehen ist und ich natürlich nichts auf Fatzebook sehen kann. Guck mal hier mit deinem Zaubergerät da. Ach hier. Oh! Man kann eine Bierflasche reinstecken. Das wäre noch schöner. Aber das scheint ein Bronzeschwert zu sein, also ein kleines Bronzeschwert zu sein. Okay, das ist natürlich cool. Also ich kann das ja mal irgendwo versuchen, größer zu machen, damit auch du das mal sehen kannst. No, ich denke, in 2 Minuten habe ich es geladen. Ja, in der Größe sieht es cool aus. Also 15 cm ist das wohl lang, das Schwert. Okay, das ist ja mal eine coole Sache. Ja, okay. Das hätte ich auch gern. Wir sagen, doch, ziemlich cooler Preis. So, sag an. Das waren jetzt alle Preise, glaube ich. Ja, das spezielle Zeichen war definitiv der letzte Preis. Ah, okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch, ich zähle mal kurz, wie viel wir über haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, aber doch eine super Quote von 48 Einsendungen, wurden 40 bepreist. Ja. Davon haben einige richtig gut was abgestaubt. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, also ein paar sehr, sehr schöne Sachen. Waren wir sind sehr zufrieden. Ja, da kann man natürlich mal gucken im nächsten Jahr, dass die Quote mindestens bleibt. Ja, da kommen wir drauf. Sicherlich wird André wieder mit dabei sein beim Preise einsammeln. Er ist ja leider zwischendurch krank geworden, so dass dann einiges doch länger gedauert hat, als es vielleicht hätte dauern müssen, obwohl ich sehr zufrieden bin. Unser Jurorensystem hat dieses Jahr besser geklappt, weil wir gesagt haben, dass sie nur die Top 6 jeweils bewerten müssen. In der Kategorie 2 war das genau richtig. Da gab es ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Da waren die besten Beiträge von allen dreien genannt. Bei Kategorie 1, da es ja 36 Beiträge gab und die Geschmäcker sehr unterschiedlich waren, es hätten ja maximal 18 unterschiedliche sein können. Ich glaube, es waren 15 unterschiedliche Beiträge und der Gewinnerbeitrag ist der einzige, der über 10 Punkte gekommen ist. Nur 17, glaube ich, mich zu erinnern. Also relativ weit deutlich vorne, ja. Also einmal Platz 1, einmal Platz 2. Mhm. Genau, und alle anderen, die nächsten waren dann halt schon die von einem auf Platz 1 gerankt wurden. Genau. Ja, hätte man vielleicht doch eine Top 10 oder so machen müssen, ob man mehr Doppelnennung hätte, aber auf der anderen Seite hast du dann immer, je mehr die Juroren ranken müssen, desto mehr Arbeit haben die natürlich, weil Zornhof schon im letzten Jahr zu Recht gesagt hat, dass es natürlich einfach ist, die ersten 10 zu ranken, aber schwierig ist, die letzten 10 zu ranken, weil man die alle nicht so gut findet. Ja. Sozusagen. Das stimmt. Ja, da nicht Unrecht. Ja, insofern bin ich sehr, sehr zufrieden. Die sind sehr schnell fertig geworden. Oder auf jeden Fall alle in der Zeit, die ihnen gegeben wurde, fertig geworden. Wir hatten auch einen Ersatzjuroren. Genau, wir hatten insgesamt 4. 3 haben dann auch pünktlich abgeben können. Ja, von daher ging die Auswertung dann schnell. Ja, alle haben sich schnell Preise ausgesucht von den 3 ersten Plätzen. Ja, da können wir noch mal kurz verraten, was sie jetzt eigentlich genommen haben, damit wir alle Preise kurz vorgestellt haben. Wir können ja auch die ersten Plätze der Kategorie 1 und 2 auch kurz benennen. Auch gleich machen, wenn wir noch, ja, haben wir genug Zeit für. Ja. Da haben wir noch glatt Zeit für ein 20 Bier. In dieser herrlichen Isoliertasche. Ah, extra kalt gehalten habe. Extra warm gehalten habe. Damit unsere Erkältung möglichst schnell weggeht. Ja. So, als erster durfte ich aussuchen. Tyser für Platz 1 in Kategorie 2. Denn da hat er was Schönes für die Eisenbahn eingereicht. Genau, sehr coole Idee. Also ein Setting ja quasi. Genau, also eigentlich ist das für das Savage Worlds Necropolis. Wie heißt das? Necropolis, genau. 2150 Setting. Also dem Warhammer, so ein bisschen Warhammer-esk, beziehungsweise Mutant, nicht Mutant Future, sondern wie heißt die denn jetzt schon wieder? Hero Turtles. Mutant Chronicles, wo es einen Film auch gab. So in die Richtung geht das ein bisschen, also mit dieser kirchlichen und so weiter. Der Download ist übrigens nur halb gelungen, weil die ganzen Wagenbezeichnungen sind irgendwie untergegangen im Text. Also sprich, das würde ich mir im Original nochmal runterladen, habe ich auch extra nochmal so verlinkt. Genau. Das hat auch theoretisch 2 Ebenen, was beim Zusammenpappen das auch nicht überlebt hat. Genau, also quasi einmal die Innenansicht der Züge und einmal dann oben die, genau, die Dächer. Sehr coole Idee, ja. Ja, genau, gibt es dann halt verschiedene, also vom Güterwaggon, Personenwaggon, Postwaggon, den Antriebszug, übrigens mit Rakete ausgestattet, um vom Thema Silvester Express noch eine Rakete drin zu haben. Ja, kurzum, genau, er hat irgendwie auch inspiriert von so einem anderen Ding, wo er wohl das schon mal gemacht hat oder wo es welche zum Runterladen gab, aber ich glaube, die hatten sie sind quasi auf 2 Gleisen gefahren, also total seltsam, und jetzt hat er halt einen richtigen Zug draus gemacht. Mhm. Ja, auch vom Design her total gut gemacht. Von der Optik. Genau. Ja, der zweite Platz. Achso, nee, jetzt was er gewonnen hat. Oder was er sich ausgesucht hat. Er hat von Ulysses nämlich die 5 PDFs nach Wahl genommen. Und von Liste 2 die Charakterzeichnung von Volker Konrad, der unter anderem Ratten illustriert hat. Und ein E-Book nach Wahl von Begedia. Hm. So, danach durften sich aussuchen ein Autorenduo, nämlich C. Pohl und A. Jandt. Die haben den ersten Platz in Kategorie 1 gemacht bei den Abenteuern. Genau. Dinner for One. Dinner for One, achso, genau, das Cthulhuide Ritual. Richtig. Saint Procedure is everywhere, Miss Sophie. Ich hatte mir das auch durchgelesen. Yes. Bitte? Yes. Hatte mich auch durchgelesen. Und schon ziemlich cool. Noch ein Stück Bier, Miss Sophie. Ja, also das ist, glaube ich, ein schöner One-Shot. Absolut, ja. Ja, weil die Idee, Miss Sophie umzuarbeiten, hat für Silvester natürlich super gepasst. Haben auch zwei Leute gemacht. Waren beides gute Beiträge. Ja, die haben sich ausgesucht, spendiert von Warhammer 40.000, Schwarzer Kreuzzug, genau, von den Heidelbergern. Dann von Pegasus, das Shadowrun 5 Grundregelwerk. Oh. Und ein Lesepaket, bestehend aus Einmal nichts Böses von Jakob Schmidt und Einmal Schattensuchung, keine Ewigkeit von Michael Tillmann. Jawohl, danach kam schon unser werter Orter dran, mit Platz 2 in Kategorie 2, mit seinen Feuerwerken war das, glaube ich. Genau, Feuerwerk in Shenming. Genau. Für Dungeon Slayers eine Materialerweiterung. Ja, Silvester-Raketen im Kampf. Ja, es genau, also habt ihr unter anderem Ablenkung oder Rauch. Ne? Also kann man ja auch halt Ablenkungsmanöver mitmachen und andere Sachen, genau, die halt nicht direkt Aura sind. Grundsätzlich ist das ja deswegen interessant, weil diese Asiatische Republik auf Kaira ja sozusagen ein Teil der die Königsinsel sozusagen besetzt hält. Mhm. Und von daher und gleichzeitig, genau, gibt es noch so einen Rebellenkampf in diesem Land. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die einzusetzen. Also wenn ich mich erinnere, dass es da dieses Szenario gibt von Andreas Melhorn mit den Tonkrieger-Armeen. Da kann ich mir so Raketen-Action noch zusätzlich sehr cool vorstellen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein cooles Ding, weil er das wirklich sehr umfassend bearbeitet hat. Ne? Es gibt Material, es gibt Raketen, die man sich kaufen kann, Böller. Es gibt Sachen, Effekte, die auslösen. Es gibt, glaube ich, noch ein Talent irgendwie. Genau, den Raketenmeister. Oder Feuerwerkmeister, ne? Genau. Jawohl, also da kann man richtig was draus basteln. Fand ich sehr schön. Ja, absolut. So, was hat er sich denn ausgesucht? Der hat sich ausgesucht vom Sphärenmeister. Eins der Rollenspiel-Überraschungspakete. Ich habe mittlerweile schon Fotos gesehen, was da drin ist. Also das lohnt sich auch. Der hat sich ebenfalls ein Shadowrun 5 Grundregelwerk ausgesucht vom Pegasus. Mhm. Und vom Manticore Verlag Einsamer Wolf 1, Flucht ins Dunkel. Oh, auch gut. Eins, das erste Solo-Abenteuer, was ich noch vor meiner Rollenspielzeit gespielt habe. Mhm. Du auch. Ja. Glaube schon, ne? Und von Steve Jackson. Steve Jackson, richtig. Die. Was? Die Reihe, ne? Ja, Solo, Rollenspielbücher. Du würdest sagen, du hast von Steve Jackson auch welche gespielt. Ja. Ja, das mag sein, genau. So, dann haben wir nochmal Taisal, der zusammen mit Klaus Westorf, also nicht zusammen, sondern beide haben quasi Platz 2 belegt, weil sie ja jeweils 10 Punkte bekommen haben in Kategorie 1. Die haben auch beide gleichzeitig gewählt. Hatten aber keine Doppelung, also, oder anders gesagt, sie haben schon Doppelung, aber beide Preise gab es doppelt. Das war jetzt kompliziert, wa? ja. Verrate ich erstmal, was Taisal gewählt hat, nämlich 5 PDFs von Ulysses. Ja, warum nicht? Ein Traveler-Grundregelwerk Portable. Ich habe übrigens mittlerweile, ich habe es schon auf das Spiel gesehen, ich habe es im Spielewarenladen gesehen, kostet 15€, echt tolles Teil. Das ganze alte Regelwerk, was er um die 30 oder 35 gekostet hat, in A5 gepresst, noch alles lesbar. Ja, alles, was man zu spielen braucht mit Traveler, obwohl es demnächst natürlich Star Slayers gibt. Aber Traveler hat trotzdem seinen eigenen Charme. Und er hat nochmal ein E-Book von Begedia gewählt. Mhm. Kaiser, genau, das war für den Beitrag. Devil's Saloon hieß er, glaube ich. Ah ja, das Deadlands. Genau, und zwar mit Savage Worlds Regeln für Deadlands Reloaded, genau. Da gibt es ja die Regelneuauflage. Hat das ja abgeguckt von From Dusk Till Dawn. Ja. Den Saloon. Also tagsüber hängen da die schmierigsten Typen rum und abends geht dann da die wilde Luzi los. Weil das nämlich alles da Monster und Untote und man es halt aus dem Film kennt. Da sind es aber nur Vampire. Ja, ist richtig. Da sind es nur Vampire. Also kreativ aufgearbeitet. Ja, ganz genau. Ja, nee, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich sehr gut zu Savage Worlds Deadlands passt. Ich kann es mir fast noch besser mit Deadlands Reloaded vorstellen. Deadlands Reloaded, sag ich schon. Ich meine natürlich... Hell on Earth. Hell on Earth, natürlich. Das will ich ja unbedingt auch mal spielen. So, dann haben wir noch Klaus Wessow, der ja sozusagen ebenfalls den zweiten Platz in Kategorie 1 belegt hat. Mit einem netten Abenteuer. In der Scheibenwelt. Für die Scheibenwelt, für genau. Mit, ja, ich meine, ja, GURPS-Regeln, also kann man auch, glaube ich, GURPS-Regeln werden erwähnt, sozusagen. Ich glaube, er schrieb irgendwas wie, dass die zweite Edition auch in der Mache ist. Tatsächlich, Discworld, zweite Edition angekündigt. Hat er wohl eine alte Idee von sich selber aufgearbeitet. Auch ein sehr aktiver Blogger, davon abgesehen, der gerade ein Kartenrollenspiel selber schreibt. Hm. Ja, Szenario für die unsichtbare Universität. Genau, also ich bin ja ein riesen Scheibenwelt-Fan. Könnte ich mir wohl eine Scheibe von abschneiden, was? Eine Scheibenwelt-Fan sehr viel abschneiden. Mhm. Ja, ich habe ja alle Romane aus der... Ja. Ich lese sie auch gerne, sehr gerne. Aber lese ich alle, aber ich habe dafür schon, ich habe das Brettspiel Agmorpunk, was ich relativ oft gespielt habe. Warum habe ich leider nicht gespielt? Ja, kommen wir mal nach oben. Da habe ich früher noch die Computer Adventure gespielt. Jawohl, also worum geht es nochmal in dem Abenteuer? Ja, und zwar geht es darum, dass sich Agmorpork, also die Hauptstadt der Scheibenwelt, rückwärts in der Zeit bewegt, weil sich die Druiden, also bei der Scheibenwelt ist immer so, die haben ja auch wie in den chinesischen Kalendern immer so Jahrtausendabschnitte. Ja. Also das oder Jahresabschnitte, also Jahr des Tausendfüßlers, das Jahr des oder das Jahrtausend ist so und so. Ja. Und in dem Abenteuer bricht dann nun auch halt eine neue Zeitära an. Allerdings haben sich die Druiden, die das da verkünden, komplett vertan in der Zeit, weil das Zeitalter ist schon längst. Also das, was sie verkünden, da sind die schon längst drin. Ja. Und aber alle ja daran glauben, dass das so ist, also dass das jetzt gerade erst anfängt, bewegt sich Agmorpork wieder oder bewegt sich scheinbar zurück in die Zeit, zu den Anfängen, wo das tatsächlich dann halt so war, wo das, das neue Zeitära angefangen hat. Ja, da passiert halt dann so die skurrilsten Sachen. Jawohl, klingt. Also fand ich schon sehr schön. Tatsächlich sehr scheibenwältig. Ja, da hatte ich jedenfalls ein Überraschungspaket vom Sphärenmeister ausgesucht. Die Bilder posten wir noch. Ebenfalls ein Traveler-Grundregelwerk von 13 Mann. Das meinte ich mit. Haben sie das selber ausgesucht, gab es aber beides. Und den dritten Preis stellt er uns zum Verlosen zur Verfügung, wie gesagt. So, als letztes haben wir noch J. Beichel. Der wählt für den dritten Platz in Kategorie 2. Auch etwas. Ach genau, das war von Lichtenauer. Jetzt kann man auch den richtigen Namen. Schadrauter. Ein systemneutraler NPC. Jawohl, also ein ausgearbeiteter NSC, auch mit ein bisschen zum Hintergrund, den man sozusagen aufnehmen kann. Ist ja auch auf kein System begrenzt, nicht? Also war ja auch komplett universell. Systemneutral, ne? Mhm. Das ist natürlich auch eine gute Art, das zu schreiben. Hat trotzdem, glaube ich, ein paar Kennwerte. Ja, so ein paar klassische Talente und Fähigkeiten sind da genannt. Genau, zwei Szenario-Ideen mit bei. Der hat sich auch was ausgesucht. Nämlich das Fairchild-Grundregelwerk, welches uns, glaube ich, von Alex höchstpersönlich zur Verfügung gestellt wurde. Da danken wir auch sehr, dass der uns immer unterstützt. Mhm. Ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass so kleine Indie-Projekte mal eben ganz das Grundregelwerk abgeben. Das ist ja für die eine viel größeres... Okay, und von Ehrenstein gab es auch noch was, nämlich die CD Into the Light. Das ist die abschließende Doppel-CD der Into the Serie. Mhm. Mit vier verschiedenen Themen. Und als Roman, in den signierten Roman, Museumsschiff von von Matthias Falke. Jawohl, das waren die Preise, die schon sozusagen vorher weggegangen sind. Ja. Genau. Ja, und ja, den Rest habt ihr verfolgt. Das gab es ja schon beim letzten Mal. Die Fleißlieselpreise und Weihnachtspreise und so weiter. Genau, aber auch der Uhrwerk Verlag hatte uns ja Preise zur Verfügung gestellt. Das war, da hatten wir unsere Preisliste schon veröffentlicht. Deswegen haben wir die dann als Fleißliese und als Weihnachtspreis genommen. Mhm. Jawohl, durchgehend Riesendank an alle, die uns da was zur Verfügung gestellt haben. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass wir diesen Winter-OPC immer wieder machen können. Auf jeden Fall. An alle Einsender, die sind natürlich das Allerwichtigste. Ohne die lohnt es sich ja auch gar nicht, Preise zu besorgen. An André geht natürlich auch viel Dank, der sich immer um vieles gekümmert hat und auch mich immer rechtzeitig daran erinnert, so, Ingo, wir müssen wieder Thema und was auch immer. Ja, manchmal muss man ein bisschen getreten werden. Der Würfel hält. Richtig, ich bin auch froh, dass ich das meiste jetzt hier in diesem Jahr ohne groß getreten zu werden hinbekommen habe, dass ich da halbwegs erholen konnte vom und im Krankenhaus. Ansonsten noch ein Riesendank auch an die Dungeon Slayer Community, die echt unheimlich viel gemacht hat. Ey, sehr aktiv ist immer. Das finde ich auch toll. Ähnliches gilt für die Google Community, aus der diesmal auch viel kam. Also alle Gewinner und interessanterweise auch alle Juroren habe ich auf Google Plus gefunden. Das wäre bei Fatzebook nicht der Fall gewesen. Das war es im Großen und Ganzen zur Verlosung. Genau. Ja, wünsche noch allen Gewinnern viel Spaß mit ihrem Gewinn. Ja, und denken, dass sie Ende des Monats, also ich sag mal sicher selber Ende März, wer weiß, wann der Podcast online geht, aber die Ergebnisse gehen auf jeden Fall jetzt schon demnächst online alle. Genau, Ende März, denke ich, gehen die Adressen alle raus und dann solltet ihr demnächst alle eure Gewinne erhalten. Jawohl, wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, beziehungsweise auf Ende dieses Jahres, wo es dann wieder losgeht. Mhm. Diesmal mache ich auch mit. Ja, dann muss mir jemand anders zum Auslosen suchen. Genau, wir werden sicherlich auch noch Näheres berichten von den ganzen Beiträgen. Ja, aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. So ist es. Tschüss. Macht's gut. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.